Viertens, die Entscheidung des Krieges. Untertitel: Der Abschluss der Frieden von Brest-Litowsk und Bukarest. Einmarsch in die Ukraine. Die Lage im Osten bis zum Zusammenbruch der Mittelmächte. Wo wird Ludendorff die Entscheidung des Krieges suchen? Der deutsche Angriff im Westen. Scheitern der österreichischen Offensive gegen Italien. Der große Angriff an der Marne misslingt. Marschall Foch beginnt mit der Gegenoffensive. Der schwarze Tag an der Scarpe. Die große Rückzugsschlacht der deutschen Armee. Versagen der Heimat. Kanzlerwechsel und Waffenstillstandsangebot. Präsident Wilson. Ludendorff entlassen. Der Umsturz. Kaiser Wilhelm gibt die Monarchie preis. Der schmähliche Waffenstillstand vom 1. November. Auf den Vorschlag der Bolschewiken waren die kriegführenden Alliierten gleichfalls nach Brest-Litowsk eingeladen worden. Eine Antwort erfolgt nur in der Kongressbotschaft des Präsidenten Wilson vom 8. Jänner. Hier erscheinen zuerst die 14 Punkte, an die die Mehrheit des Deutschen Reichstags zum Unglück unseres Volkes fortan wie an ein Evangelium geglaubt hat. Sie klingen zunächst wie ein Programm der Versöhnung. Öffentlichkeit der Verträge, Freiheit der Schifffahrt, Beseitigung aller wirtschaftlichen Schranken zwischen den Völkern, Herabsetzung der Rüstungen und weitherzige Schlichtung der kolonialen Ansprüche, Räumung und Wiederaufrichtung Rumäniens und Belgiens, dessen Souveränität gesichert werden soll, Befreiung und Wiederherstellung der besetzten Gebiete Frankreichs und Belgiens und Wiedergutmachung des Unrechts von 1870-71, Berichtigung der italienischen Grenze gemäß dem nationalen Besitzstand, autonome Entwicklung der Völker Österreich-Ungarns, Räumung Montenegros und Serbiens sowie Rückgabe der besetzten Gebiete, Selbstständigkeit der türkischen Teile des Osmanischen Reiches und Sicherstellung der Lebensbedingungen der unter türkischer Herrschaft stehenden anderen Nationalitäten, Schaffung eines unabhängigen polnischen Staates unter Einfluss aller unzweifelhaft von polnischer Bevölkerung bewohnten Gebiete mit Gewährung eines freien Zuganges zur See. Endlich die Bildung eines Völkerbundes. Näher betrachtet enthalten indessen diese 14 Punkte schon den Keim des Versailler Gewaltfriedens. Überall nur Bezug auf deutsche Gebiete, nirgends auf solche der Entente. Elsaß-Lothringen, Posen, Westpreußen, Schlesien und Danzig erscheinen bedroht. Reparationen an die Ententestaaten sind in Sicht. Selbstbestimmungsrecht der Völker lediglich zum Schaden der Mittelmächte. Trotz dieses bedenklichen Inhaltes haben die Staatsmänner und Politiker der Mittelmächte in leichtfertiger Selbsttäuschung Wilsons Worte einen anderen Sinn unterlegt, als sie hatten. So steuerte das deutsche Volk in die Kapitulation vor diesem heuchlerischen Feinde. Graf Hertling antwortet zustimmend, aber alsbald hüllt sich Präsident Wilson in Schweigen, als es heißt, Farbe zu bekennen. Er erklärt, Deutschland habe in Brest-Litowsk gezeigt, dass es nach der Weltherrschaft strebe. So schließt er geschickt die Diskussion ab, Deutschland als eine Gefahr für die Welt anprangernd. Bei den Verhandlungen in Brest wird Trotzki immer anmaßender. Er fordert den Abzug der deutschen Truppen aus Kurland und Litauen, wo die deutschen Vertreter eine Volksabstimmung zulassen wollen. Als am 9. Februar mit der Ukraine, die eine eigene Delegation entsandt hat, der Sonderfrieden zustande kommt, trachtet Trotzki mit der hinterhältigen Erklärung, dass Russland den Krieg für beendet ansehe und seine Armee demobilisiere, allen Festlegungen und Verpflichtungen aus dem Wege zu gehen und jene unklaren Verhältnisse zu schaffen, die für die Ausbreitung der bolschewistischen Propaganda im deutschen Heere den günstigen Boden schaffen sollten. Da greift die oberste Heeresleitung ein. Trotzkis Verzicht auf einen förmlichen Friedensschluss wird als Bruch des Waffenstillstandes bezeichnet und die Truppen der Mittelmächte marschieren. Alsbald ist unter reicher Beute die Linie westlich von Narva über den Peipussee, Polotsk und Orscha nach Mogilew erreicht. Bereits am 24. Februar nimmt darauf der Rat der Volksbeauftragten die Forderung der Mittelmächte an. Am 3. März sind die neuen Friedensverhandlungen abgeschlossen. Kurland, Livland, Estland und die baltischen Inseln scheiden aus dem Verbande Russlands und bleiben bis zu ihrer freien Abstimmung von deutschen Truppen besetzt. Litauen wird im Einverständnis mit den Mittelmächten seine Verhältnisse selber ordnen. Russland muss die Selbstständigkeit von Polen und der Ukraine anerkennen, den Türken Batum, Kars und Ardahan abtreten. Gegenseitig wird auf Kriegskostenerstattung Verzicht geleistet. Die Mittelmächte hoffen, die reichen Korn- und Viehschätze der Ukraine zur Besserung ihrer durch die Hungerblockade allmählich verzweifelt gewordenen Verpflegungslage ausnutzen zu können. Dazu aber müssen deutsche und österreichisch-ungarische Truppen dieses Land besetzen, um die bolschewistischen Banden auszutreiben. Am 18. März treten die Heeresgruppen Linsingen und Böhm-Ermolli den Vormarsch an. Die Truppen der Mittelmächte müssen schließlich ein Gebiet vom Peipussee bis Nowotscherkassk und Rostow am Asowschen Meer besetzt halten. Die Hoffnungen, die auf den Brotfrieden gesetzt worden waren, sind nicht voll erfüllt worden. Nicht unbeträchtliche militärische Kräfte aber blieben durch die Besetzung gebunden. Auch Rumänien macht Frieden, einen Vorfrieden zu Buftea, den endgültigen zu Bukarest. Es tritt gegen freie Hand in Bessarabien die Süddobrudscha an Bulgarien, die Norddobrudscha an die Mittelmächte in ihrer Gesamtheit und die Karpatenpässe an Österreich-Ungarn ab. Bei dieser Gelegenheit erreichen die Türken durch Deutschlands Unterstützung von den Bulgaren die Zurückgabe eines Gebietsstreifens westlich von Adrianopel und östlich der Mariza, der als Preis für den Übertritt Bulgariens zu den Mittelmächten bezahlt werden musste. Deshalb und weil die Norddobrudscha ihm nicht zuteil wurde, ist der bulgarische Bundesgenosse schwer verstimmt. Seine Armeen werden künftig mit noch weniger Begeisterung kämpfen als bisher. Immerhin, im Osten sind die Mittelmächte fertig. Ihre kampfkräftigsten Truppen können sie von hier nach den anderen Fronten werfen. Die entscheidende Phase beginnt. Im Lager Hindenburgs und im Lager des Generals Arz stehen zahlreiche Divisionen zum Endkampf bereit. Werden die Mittelmächte imstande sein, entscheidende Schläge zu führen, ehe die gewaltigen amerikanischen Heere, die 1917 aufgebracht worden sind, an der Westfront aufmarschieren? Die bisherige Kriegserfahrung hat bewiesen, dass der Kampfwert des österreichischen Bundesgenossen dort, wo er Schulter an Schulter mit den Deutschen kämpfte, ein wesentlich größerer als sonst gewesen ist. In dieser Gemeinsamkeit haben auch die nicht-deutschen Nationen des Habsburger Staates, erfüllt von dem Vertrauen zur deutschen Führung, siegreich gekämpft. Die Notwendigkeit besteht, die K&K-Armeen nicht sich selber zu überlassen, damit der Geist der Kriegsmüdigkeit, der in diesen mannigfaltig zusammengesetzten Heer schon bedenklich eingedrungen ist, noch einmal einen Hochschwung weicht, wie er für den Endsieg erforderlich ist. Diese Armeen müssen beschäftigt sein, sie müssen siegen können. Dies aber ist jetzt auch in Italien nur in Gefechtsverbindung mit den deutschen Truppen möglich. Gebieterisch drängen also die Erfahrungen dahin, den glücklich erwachsenen Überschuss an Kräften gemeinsam zur Erzwingung der Kriegsentscheidung einzusetzen. Widerstände, die in der Eifersucht des Kaisers Karls liegen, müssen überwunden werden und können es, wenn man einen Plan zu bieten hat, der den österreichischen Bundesgenossen mitreißt und für die entsprechende Gegenleistung verpflichtet. Dieser Plan kann nur die Offensive gegen Italien sein. Hier allein winkt eine rasche Entscheidung. Ist sie gefallen, dann muss die Entente auch an der Westfront dem deutschen, durch ein möglichst starkes österreichisches Aufgebot verstärkten Angriff unterliegen, trotz der Amerikaner.